Einfache Dinge, über die man bei uns nicht lange nachdenkt, werden unter den Bedingungen auf Nordausland zum Abenteuer. Zum Beispiel der Gang aufs Klo. Wir hatten ein kleines Klohäuschen und das war etwa 100 Meter weg von der Hütte. Und es stand da, mitten in der Landschaft. Und im Winter, in der Dunkelheit, da waren ganz hohe Schneewehen, da musste man da erstmal dorthin kommen. Und wenn dort Schneesturm ist, dann ist es mühsam gewesen, dann wieder zurückzufinden. Und da musste man sich vorher ganz dick anziehen, also viele große Handschuhe anziehen und einen dicken Anorak und Schneestiefel und eine Mütze und einen Schal. Und da muss man da durch diese Dunkelheit kriechen mit so einer kleinen Funzellampe, mit einer Petroleumlampe. Und da muss man die Bären im Blick halten, wenn da Bären, da waren immer sehr viele Bären. Und dann nimmt man sich manchmal den Hund mit, um den an das Klohäuschen anzubinden, damit er aufpasst, wenn ich drin bin im Klohäuschen, damit er bellt, wenn ein Bär kommt. Und das alles ziemlich mühsam, das dauert eine Stunde fast, bis man zum Klo ist und wieder zurück. Ja, das ist kalt. Und da muss man sich danach erst wieder ausruhen, weil es ja alles ziemlich anstrengend war, ist man halb erfroren. Soll ich mal beeilen? Ja, und so geht der Tag sehr, sehr schnell um und man ist froh, wenn man einen Tag überlebt hat. Krank darf man auf Nordausland auch nicht werden. Weit und breit ist kein Arzt erreichbar. Man sagt sich einfach, man ist nicht krank und dann ist man auch nicht krank. Und wir waren nie krank und haben dort eigentlich ganz wunderbar gelebt, ohne Arzt. Es gibt auch kein fließend Wasser. Also keinen Wasserhahn, keine Dusche, keine Waschmaschine. Ach, weißt du, mit dem Waschen, das ist alles gar nicht mehr so schlimm. Man braucht eigentlich nicht so viel Wäsche. Man zieht sich einmal warm an und dann nach einem Jahr, dann ist es eigentlich noch fast genauso gut. Ein bisschen sieht es dann kuddelig aus und manchmal ist da so Robbenspeck dran und Hundehaare natürlich oder irgendwelche Eisbärdreck. Aber so schlimm ist das mit dem Waschen nicht. Natürlich haben wir mal die Strümpfe gewaschen und auch mal die Unterhosen haben wir gewaschen. Aber dazu hat man eine ganz, ganz kleine Plastikschüssel gehabt. Und dann ist man vorher rausgegangen in den Schnee und hat mit einem Eimer Schnee reingeholt. Und dann wird dieser Schnee auf den kleinen Ofen gestellt und wird getaut. Und dann hat man so ein paar Hände voll Wasser und dann macht man das in die Plastikschüssel. Und dann wäscht man sich da drin und gleichzeitig wäscht man seine Strümpfe. Und dann werden die Strümpfe draußen hingehängt zum Trocknen und dann sind die nach ganz, ganz kurzer Zeit völlig steif gefroren. Ganz steinhart sind die. Und wenn man die dann von der Wäscheleine nimmt, dann muss man aufpassen, dass die nicht zerbrechen. Dann packt man die noch ein bisschen auf den Ofen und dann hat man wieder frische Strümpfe für die nächste Woche. Jeder Tag bringt neue Erfahrungen und manche Überraschung. Einmal bin ich draußen gewesen auf dem Eis, das war im November und das war eine ganz dunkle Nacht. Und meine Hunde saßen um mich rum und haben ein bisschen auf die Eisbären aufgepasst. Die kann man da nicht sehen, aber die Hunde riechen die ja und dann warnen die. Und dann habe ich ein Loch in das Eis gebohrt, weil ich dort Bakterienproben nehmen wollte und die Temperatur messen wollte. Und dann habe ich also gebohrt, ein Loch, und dann habe ich meine Messgeräte dort an einem Draht in dieses Wasserloch reingeleitet und wollte nun die Temperaturen messen. Und dann mit einem Mal hat dort unten an meinem Messfühler irgendwas gezupft. Und ich habe hier hin und wieder auch geangelt und habe gedacht, das ist ja komisch, jetzt beißt ein Fisch an mein kleines Messgerät. Das fand ich ganz spannend. Da habe ich ganz vorsichtig immer wieder ein bisschen hochgezogen, hat immer stärker gezupft. Und dann hat mir mal gekracht und gerumpelt und unter meinen Füßen bebte das so. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich wusste erst gar nicht, was ist denn nun los hier. Und dann brach das Eis unter mir und ich bin zurückgesprungen und die Hunde sind auch weggesprungen und meine Gewehr, das lag da noch am Eis und da habe ich einen riesen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Eisbär hochgebrochen. Das machen die Eisbären nämlich so. Die tauchen unter dem Wasser und dort, wo eine Robbe ist, kommen die hochgesprungen und fressen die Robbe. Und ich habe gedacht, so ein Mist, jetzt kommt der Eisbär und frisst mich. Und meine Waffe, mein Gewehr lag irgendwo im Dunkeln, habe ich gar nicht so schnell gefunden. Und da kam aber kein Eisbär, daraus kam ein riesen Walross. Und da habe ich meine Taschenlampe eingeschaltet und hat mich das ganz böse angeguckt mit rollenden Augen und diese zwei riesen Stoßzähne, die blitzten in meinem Scheinwerferlicht. Und die Schnurrbarthaare, die waren da überall, hing das Eis da drin. Und da ist er so aufgetaucht wie so ein U-Boot, hat alles zertrümmert, meine Messgeräte sind ins Wasser gefallen, ich bin gerade noch am Rand gesprungen. Und dann bin ich mit dem Hund weggerannt, dann habe ich so eine Angst gekriegt. Und dann hat dieses Walross immer unter dem Eis hinter uns her und ist immer wieder das Eis durchbrochen und hat uns wütend angeschaut. Also irgendwie hat sich das geärgert über mich. Und das war jedenfalls eine ganz aufregende Sache. Die glücklich endete. Mit seinen Ersatzmessgeräten setzte Hauke Trinks die Suche nach dem Ursprung des Lebens fort. Ich mag Abenteuer. Ich finde das einfach wunderschön, sich in ein fremdes Land, in eine Situation hinein zu bewegen und man weiß nicht, was dabei rauskommt. Das habe ich früher schon immer gehabt, als kleiner Junge. In einen dunklen Wald gehen, der einem noch unbekannt ist, dort reingehen und dann diese knackenden Geräusche zu hören oder vielleicht ein Wildschwein zu sehen, was da über den Weg läuft. Also ich finde, Abenteuer ist einfach toll. Abenteuer macht das Leben richtig schön. Ohne Abenteuer wäre das Leben langweilig. Auf Wiederhören bei Audible. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Und plötzlich sind die 13 Monate um. Der letzte Tag auf Kinvika war schrecklich für sie, sagt Marie. The last day was probably one of the worst days too, because we didn't want to go. Der letzte Tag war wahrscheinlich einer der schlimmsten Tage. Wir wollten einfach nicht weg. Wir flogen mit einem Hubschrauber fort. Von einem Moment auf den anderen waren wir plötzlich mit ganz vielen Menschen in dem Hubschrauber zusammengequetscht. Und innerhalb weniger Stunden waren wir wieder in der Stadt. Also, am Morgen war es noch wunderschön. Obwohl es unser letzter Tag war, waren wir entspannt und haben den Tag genossen. Und mit einem Mal waren da die ganzen Leute und wir waren wieder in der Stadt. Das war eine Erfahrung, die uns ganz und gar nicht gefiel. Wie eine Fahrt aus dem Paradies direkt in die Hölle, innerhalb von 2 Stunden. Schrecklich. It's like going from paradise to hell in 2 hours. It's awful. Hauke Trings geht zurück an die Universität. Kann er seine Idee, dass das Leben im Eis entstanden sein könnte, beweisen? Reichen seine Messergebnisse und Beobachtungen dafür aus? Oder werden andere Wissenschaftler über seine Theorie und seine Ergebnisse einfach nur die Köpfe schütteln? Ich habe dieses alles mitgenommen und registriert und einen Haufen Messungen gemacht und bin dann wieder nach Hause gekommen, hier nach Hamburg. Und da haben wir jetzt unterschiedlich mit anderen Wissenschaftlern versucht, so bestimmte Versuche nachzumachen, ausgehend davon, was ich dort entdeckt hatte. Und dann haben wir festgestellt, dass also in dem Eis wunderbar RNA- und DNA-Strukturen anfangen zu wachsen. Und das ist eine ganz, ganz aufregende Sache. Es sieht so aus, als ob tatsächlich das Eis sozusagen die Brutstätte, die Wiege des Lebens gewesen sein kann vor 4 Milliarden Jahren. Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Im nächsten Schritt geht es darum, herauszufinden, wie genau die DNA-Strukturen im Eis wachsen. Hauke Trings ist längst nicht mehr allein mit seiner Idee. Inzwischen arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit. Hauke Trings freut sich darüber. Aber manchmal, wenn er in seinem Institut in Hamburg sitzt, dann träumt er von dem Jahr im Eis, das eines der schönsten seines Lebens war. Und dann merkt er, wie sehr er alles vermisst. Ja, eigentlich diese wunderschöne Natur, die Einsamkeit. Auch die Bären. Die Bären, die haben wir sehr geliebt. Also das sind eigentlich wunderschöne Tiere. Ja, und dann diese frische Luft, diese klare Luft, das Nordlicht, diese kristallene Kälte, dieses Knirschen, wenn man durch den Schnee geht und es ist so ganz kalt und dann knirscht es so schön. Oder das Quietschen und Knacken von dem Eis. Oder aber auch das Rauschen von den Frühlingsflüssen und Bächen, wenn das Eis aufbricht. Diese kleinen, wunderschönen, bunten Blümchen, die dort ihren kleines Köpfchen aus dem Geröllschutt dort herausstecken. Ja, und dann meine Hunde, die dann immer so ihren dicken Kopf an meinen Beinen gerieben haben. Ja, das sind alles so Sachen. Und dann manchmal sitze ich hier und gucke so ein bisschen einsam durch die Gegend und denke, ach, wäre das schön, wenn ich das jetzt wieder hätte. Königreich der Eisbären. Ein Abenteuerfeature von Maja Nielsen. Ostland. Eine weit abgelegene Insel auf Spitzbergen, hoch oben im höchsten Norden Europas. Von hier sind es nur noch 1000 Kilometer bis zum Nordpol. Eine Mondlandschaft. Schotter, Geröll, Eis, sonst nichts. Temperaturen von minus 30 Grad. Tagelang müsste man von hier mit einem Eisbrecher durch das gefrorene Eismeer fahren, bis zur nächsten Ansiedlung von Menschen. Aber der Eisbrecher kommt erst in 7 Monaten zurück. Mitten auf dieser Insel eine Hütte von der Größe einer Gartenlaube, fast vollständig vom Schnee zugeweht. Drinnen schlafen 2 Menschen. Der Forscher Hauke Trinks und seine Assistentin und Freundin Marie Tiesch. Sie sind fest in ihre Schlafsäcke eingemummelt, während, wie fast immer, der Sturmwind um sie herum tobt. Die beiden Hunde, Balto und Sacco, bewachen währenddessen den Eingang. 4 Monate schon, rabenschwarze Nacht, 24 Stunden am Tag. Die Zeit der Polarnacht. Hauke Trinks träumt in dieser eisigen Nacht vom Sonnenlicht, von wunderschönen bunten Blumen und Vogelzwitschern. Und dann? Mitten in der Nacht ein riesen Lärm und ein Prasseln und Knallen. Draußen war Sturm und ich bin in meinem Schlafsack aufgeschreckt. Und dann habe ich mich da rausgekrabbelt und bin rausgesprungen aus meinem Bett, weil ich sehen wollte, was da passiert ist. Und dann bin ich gleich auf den Scherben rumgetrampelt. Da lagen lauter Glasscherben auf dem Fußboden. Es war ja finster, man sieht ja nichts. Und da habe ich so einen Schatten da in der Tür noch gesehen, in dem Fenster, der da so rumwanderte. Und dann habe ich eine kleine Kerze angemacht. Und dann habe ich gesehen, die ganze Stube war voll bedeckt mit Scherben. Und da draußen stand ein Eisbär und der hatte gerade die Scheibe zertrümmert und wollte in die Scheibe reinkriechen. Und dann habe ich mich natürlich schon erschreckt und bin dann raus mit meinem Gewehr, um den Eisbär zu verjagen. Und dann habe ich lauter Blut im Schnee gesehen. Der Eisbär hatte sich beim Zertrümmern der Scheibe an den Scheiben verletzt, an den Scherben. Und das war eigentlich mein Glück, weil ihm das so wehgetan hat und dann ist er weggelaufen. Und da war ich eigentlich sehr froh drum. Ja, und dann war es aber draußen minus 30 Grad und der Wind, der pfiff da in die Scheibe rein, in unser kleines Fensterchen. Und dann bin ich rausgegangen und habe ein Brett vor der Fensteröffnung genagelt. Und dann haben wir die Scherben so ein bisschen weggefegt, dann bin ich wieder in meinen Schlafsack gekrochen und habe ich weitergeschlafen. Spitzbergen nennt man auch das Königreich der Eisbären. Da muss man mit solchen Begegnungen rechnen, sagt der Forscher schmunzelnd. Hauke Trinks hat ein Gewehr. Damit kann er aber nur Warnschüsse abgeben. Treffen oder gar töten darf er die Tiere nicht, denn sie stehen unter strengem Naturschutz. Weiße Haare hat der schlanke, sportliche Mann. Über 60 Jahre alt ist er und Großvater von 8 Enkeln. Hauke Trinks Augen leuchten, besonders wenn er von den Eisbären erzählt. Ja, wir hatten 101 Eisbären, unterschiedliche Eisbären. Manchmal waren 8 Eisbären gleichzeitig da, die um die Hütte herum saßen und uns irgendwie ganz interessant fanden. Und zum Schluss haben die uns gar nicht mehr beachtet, sondern die haben einfach da so gemacht, was sie so machen wollten. Und wir haben da zugeguckt. Und wir haben uns so richtig eigentlich sehr, sehr glücklich gefühlt, den Eisbären so nahe sein zu dürfen. Die Eisbären sind ja eigentlich die Könige der Arktis. Die gehören dorthin. Und wir waren ja Gäste. Und da muss man sich dann auch so benehmen. Man darf also nicht immer sich einbilden, dass wir dort die Chefs sind, sondern die Eisbären sind dort die Chefs. Und wir sind ganz friedliche Gäste, die dort in ihrem Land, in dem Eisbärenland, mal eine Weile sein dürfen. Insgesamt 13 Monate verbringen Professor Hauke Trinks und seine Assistentin Marie im Eisbärenland. Sicher, Hauke Trinks liebt das Abenteuer und die Eislandschaft. Er gerät ins Schwärmen, wenn er über das Nordlicht spricht oder über seine Begegnungen mit Walrössern. Aber der eigentliche Anlass für die Expedition ist rein wissenschaftlich. Der Physikprofessor an der Technischen Universität Hamburg-Harburg will im Eis nach dem Ursprung des Lebens suchen. Vielleicht ist dort im Eis das Leben entstanden, das erste Leben auf unserer Erde. Das ist ja vor 4 Milliarden Jahren, das ist also ganz, ganz furchtbar lange her, da gab es ja überhaupt kein Leben auf der Erde. Das war alles tot und da gab es nur flüssiges Wasser und Vulkane und Berge und wahrscheinlich auch Eis. Und dann ist irgendwie im Laufe von Millionen von Jahren das Leben entstanden? Und das ist eine ganz spannende Frage für alle Menschen. Wie ist das Leben auf die Erde gekommen? Wie ist das entstanden? Leben. Da denkt man doch eher an Wärme. Eigentlich müsste Leben in einem warmen Tümpel entstanden sein, wo alles umeinander schwirrt und zappelt. Frösche, Mücken, Fische, Käfer. Aber im Eis? Eis ist doch starr und kalt. Ganz und gar lebensfeindlich. Das stimmt ja gar nicht. Im Eis, unterm Eis, wimmelt es von Leben. Und dann habe ich mal angefangen, dort so ein bisschen mir das anzusehen. Bin auch mal runtergetaucht unter das Eis und habe dann früher schon festgestellt, Mensch, da wimmelt es von Leben. Überall sind die kleinen Krebschen und kleine Schnecken und kleine Fischchen. Alles im Eis, trotz der Kälte. Warum fühlen sich diese vielen, vielen Lebewesen, die ganz kleinen Schnecken und die Bakterien so wohl im Eis? Was für Vorgänge laufen im Eis ab? Diesen Fragen will Hauke Trinks auf den Grund gehen. Und so ziehen er und Marie Tietsch mit zwei Hunden los. Hauke Trinks hat die Hunde von einer Freundin bekommen, die auf Spitzbergen einen großen Hundehof mit 80 Schlittenhunden hat. Balto und Sacco waren die wildesten und ungestümsten auf dem Hof. Bisher hat sich noch nie einer getraut, die beiden Radau-Brüder, wie Hauke Trinks sie nennt, mit auf eine Tour zu nehmen. Der Professor hat alle Hände voll zu tun, die vor Kraft strotzenden Rüden zu bändigen. An wissenschaftlichen Instrumenten nehmen sie Temperatur- und Druckmessinstrumente, ein Lasergerät und ein Mikroskop mit. Damit untersuchen sie mehr als ein Jahr lang das Eis. Die kleine Hütte auf Nordaustland war vor 45 Jahren mal eine schwedische Forschungsstation. Die ist für ihre Zwecke genau richtig. Riesige Eisberge kommen vom Nordpol her an der kleinen Insel vorbeigedriftet. Hauke Trinks und Marie sind von Gletschern umgeben. Das Meer vor ihrer Haustür ist zugefroren. Im Winter wird das Eis 2 Meter dick. Außerdem gibt es noch zugefrorene Seen. Ideale Bedingungen für Hauke Trinks Forschungsarbeit. Wenn man da so ein Mikroskop nimmt und legt sich auf den Bauch, auf das Eis, und die Hunde, die sitzen da rum und passen auf, dass die Eisbären eigentlich anschnabbern, und dann kratzt man und gräbt ein Loch in das Eis, und dann stellt man da ein Mikroskop in dieses Eis, und dann stellt man da eine kleine Lampe daneben, damit man auch was sieht, und dann guckt man durch das Mikroskop. Und was man da sieht, ist ganz, ganz fantastisch. Das ist wie ein Urwald. Das sieht aus, also ganz doll, lauter zerklüftete kleine Löcher. Und dazwischen sind so kleine Rinnsale, wo die Flüssigkeit, dieses halbgefrorene Meerwasser da so rinnt und poliert. Kleine Luftbläschen und das blubbert und knirscht und knackt und bewegt sich die ganze Zeit. Und dazwischen wohnen die Bakterien. Und diese Bakterien, die wohnen in diesem Labyrinth, in diesen kleinen Wohnungen dort und fühlen sich dabei sehr, sehr wohl. Das ist sehr, sehr geschützt. Bakterien sind die kleinsten Lebewesen, die es gibt. Meist sind sie nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Aber sie wären nicht entstanden ohne noch kleinere Elemente. Die kleinsten chemischen Verbindungen, die sogenannten Moleküle. Damit Leben entstehen kann, müssen sich viele Moleküle aneinander festhalten und eine Reihe bilden. Diese Reihe nennt man DNA. Sie hat übrigens die Form einer Spirale. Solche DNA-Spiralen sind in jedem Lebewesen, vom Bakterium bis zum Menschen. Die DNA ist so etwas wie ein Bauplan. Sie enthält genaue Informationen darüber, was für ein Lebewesen entstehen soll. Ob Mensch oder Maus, ob Pantoffeltierchen oder Panther. Und auch die Information, wie dieses Lebewesen entstehen soll, enthält die DNA. Was zuerst gebildet wird, zum Beispiel, was zuletzt. Das ist so ähnlich wie beim Hausbau. Ohne Bauplan würde beim Bau eines großen, komplizierten Gebäudes nur Murks herauskommen. Damit Lebewesen entstehen können, braucht es also unbedingt, das ist die Voraussetzung, eine DNA, einen Plan. Leben entsteht dann, wenn von einer DNA-Spirale ganz viele Kopien gemacht werden. Die Kopien der DNA heißen RNA. Und das ist der Grundbaustoff für das Leben. Daraus können Lebewesen entstehen. Wenn es Hauke Trinks gelänge, nachzuweisen, dass im Eis tatsächlich DNA-Spiralen gebildet werden können, dann wäre das ein wichtiger Hinweis darauf, dass das erste Leben im Eis entstanden sein könnte. Die Entstehung dieser DNA-Spiralen geht natürlich nicht von heute auf morgen. Dazu braucht man viel Zeit und dazu braucht man eben Kälte. Und warum braucht man Kälte? Weil in der Kälte sich alles ein bisschen langsamer bewegt. Und wenn die beiden Teilchen oder Teilchen sich dort zusammenfügen wollen, und wenn man das in der Wärme machen würde, dann würden die einfach auseinanderzappeln, wie so kleine Kinder oder Menschen, die miteinander rumspielen. Da zappelt immer alles so auseinander. Und die kommen eigentlich nicht so richtig, um sich ganz festzuhalten. Aber wenn es kalt ist, dann schmiegt man sich aneinander und dann hält man sich ganz fest und dann hat man richtig eine schöne, feste Verbindung. Und so ist es mit den kleinen Teilchen. In der Kälte, da klammern die sich viel fester und besser aneinander und dann bauen die so ganz langsam Stück für Stück das auf, was sie sich zum Leben führt. In der Kälte sind solche Verbindungen also viel stabiler als in der Wärme. Aber damit Verbindungen zwischen den kleinen Teilchen, den Molekülen, überhaupt entstehen können, braucht man Energie. Und wo kommt nun im eiskalten, zugefrorenen Meer diese Energie her? Die Antwort lautet: aus der Sonneneinstrahlung. Das Licht in dem Eis, das wird vielfach gebrochen und reflektiert. Das funkelt da drin, das sieht also ganz wunderbar aus. Wenn man da als ganz kleines Bakterium dort rumlaufen könnte und sich das angucken würde, dann würde man das sich vorstellen können, wie in so einer wunderschönen Kirche mit den bunten Kirchenfenstern. Überall diese funkelnde Pracht und dazwischen so kleine Räume und kleine Rinnsale und ganz, ganz hoch angereicherte Nährmittel. Denn in dem Eis wird alles dort aufkonzentriert, dieses, was die Bakterien gerne fressen wollen, diese chemischen Bestandteile. Das wird ganz hoch aufkonzentriert und das ist dann so wie in so einem gefüllten Speisekammer. Und da sind Bedingungen, die sind also ganz, ganz günstig für die Entstehung des Lebens. Hauke Trinks hat bei seinen Untersuchungen im Eis von Nordausland mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als in seinem Labor an der Universität. Sind meine Bakterienfallen hier dran? Kalte Finger zum Beispiel. Immer wieder schmeißt er ungeduldig die Handschuhe weg, um das Mikroskop scharf zu stellen. Dann frieren die Finger am Metall fest und er muss sie ganz schnell abreißen. Und wenn er vergisst, die Handschuhe wieder anzuziehen, dann frieren seine Finger schnell so steif, dass er seine Handschuhe selbst unter größten Mühen nicht wieder anbekommt. Aber ich hatte einen großen Hund, Balto hieß der, und der war immer ganz lieb und nett. Der hat sich immer neben mich gesetzt und hat mir dann seine Schnauze hingehalten und das Maul aufgemacht. Und dann habe ich meine kalten Finger immer in sein Maul gepackt. Und da hat er so ein bisschen drauf rumgekaut mit seiner warmen Zunge und das war immer sehr, sehr hilfreich. Viermal täglich liest Hauke Trinks von seiner Wetterstation das Wetter ab. Dazu kommen die Ergebnisse seiner Arbeit mit dem Mikroskop. Marie Tiesch, seine Assistentin, arbeitet sich jeden Tag durch die ganzen Notizen und schreibt ausführliche Berichte. Manchmal, wenn sie am Computer sitzt, schaut sie aus dem Fenster in die wirbelnden Schneeflocken und denkt an den merkwürdigen Zufall, der sie an diesen eisigen Ort gebracht hat. Die Frau aus Schottland ging eines Abends auf ein Bier in eine Kneipe. Ich wohnte zu der Zeit auf Spitzbergen und eines Abends bin ich im Hotel in die Kneipe gegangen. Ich war zur gleichen Zeit da wie sonst, aber keiner meiner Freunde war zu sehen. Ich holte mir ein Bier und sah auch Hauke. Ich kannte ihn aber nicht. Ich ging dann ein bisschen rum mit meinem Bier in der Hand und weil ich keinen meiner Freunde fand, ging ich raus aus der Kneipe und sah mich in dem kleinen Geschenkeladen des Hotels um. Da gibt es Bücher und Geschenke und solche Sachen. 2 Minuten später kam Hauke dazu und fing an zu erzählen. Und nach etwa einer Stunde fragte er mich dann, ob ich auf seine Expedition mitkommen will. Und da habe ich mehr oder weniger Ja gesagt. Noch in der gleichen Nacht schaut sie sich auf der Karte erst einmal an, wo Kinvika überhaupt liegt. Ach du Schreck, da wohnt ja niemand. Und dann dieser Professor, wie hieß der doch gleich? Hauke Trinks. Kann man dem vertrauen? Ich fragte meine Freunde, wie er denn so wäre, und sie sagten, er ist nett, er ist ganz bezaubernd. Und ich hatte auch Angst davor, womöglich von einem Eisbären angegriffen und gefressen zu werden. Die Frage stellte ich einem anderen Freund. Was ist, wenn das passiert? Und mein Freund sagte nur, was soll schon sein? Das nennt man Recycling. Marie beschließt, sich ohne Wenn und Aber auf das Abenteuer einzulassen. Mutig ist diese kleine, zierliche Frau mit den langen braunen Haaren und dem verschmitzten Lächeln. Die erste Frau, die es geschafft hat, so weit nördlich zu überwintern. Und das mit einem ihr fast fremden Menschen. Denn das war Hauke Trinks zunächst für sie. Heute ist das ganz anders. Marie Thiesch und Hauke Trinks leben zusammen in einem gemütlichen Fachwerkhaus in der Lüneburger Heide im Norden von Deutschland. Dort besuche ich Marie. Das Gespräch mit ihr dauert viel länger als geplant, weil wir andauernd ins Lachen kommen. Marie zeigt mir zwei Kuscheltiere, die mit ihr nach Kinvika gereist sind. Okay, I had a very small teddy bear. Eine Freundin gab mir einen ganz kleinen Teddy mit. Und ich musste auch meinen Riesenteddy mitnehmen. In Wahrheit ist das kein Teddy, sondern ein Elch aus Schweden. Er ist nachts sehr warm und richtig kuschelig. Vor ihrer Abreise nach Nordaustland geben sich Marie Thiesch und Hauke Trinks gegenseitig ein Versprechen. Wir einigten uns darauf, niemals aufzugeben. Das war sehr wichtig. Niemals aufgeben, was auch immer passiert. Sehr aufgeregt ist Marie Thiesch bei der Abfahrt. Auf was hat sie sich da nur eingelassen, denkt sie mit einem Blick in den grauen, wolkenverhangenen Himmel. Tag ein, Tag aus, das gleiche Gesicht. 13 Monate lang. Werden Hauke Trinks und sie hinterher noch Freunde sein? Und während der Hubschrauber Hauke Trinks Forschungsinstrumente an Land bringt, seine Messinstrumente und die Solarpaneele, mit denen sie die Batterien aufladen wollen, denkt sie, ich selber mache auch ein Experiment. Das Experiment meines Lebens sogar. Eine Frau, ein Mann. Das Eis von Spitzbergen und viel, viel Zeit. Was wird passieren? Sie wird ganz sicher durchhalten, das weiß sie. Sie ist kein Mensch, der schnell aufgibt. Aber schlucken muss Marie dann schon, als sie die kleine Hütte sieht, in der sie das Jahr verbringen wird. Ich dachte, das sieht ja aus wie ein Hasenstall. Als wir die Tür öffneten, war es sehr finster da drin, weil die Fensterläden fest verschraubt waren. Wir konnten gar nichts sehen, bis Hauke sein Werkzeug gefunden hatte. Drinnen war es nur dunkel und grau. Ich erinnere mich noch, dass ich dachte, oh je, ist das winzig. Wie soll das gehen? Ein ganzes Jahr in dieser klitzekleinen Hütte. Das hat mir schon Sorgen bereitet. Aber je länger wir dort gelebt haben, umso größer wurde die Hütte für mich. Als hätte sie elastische Wände. Der Raum war 4x4 Meter groß. Wir haben ihn genau in der Mitte geteilt. Hauke hatte seine Seite und ich meine. Und ich konnte auf meiner Seite auch mal Sachen liegen lassen. Und er konnte auf seiner Seite die tollste Ordnung der Welt halten. Unter dem Fenster hatten wir einen kleinen Tisch, etwa 1 Meter breit. Hauke malte eine blaue Linie genau in der Mitte. So wussten wir haargenau, welche Seite mir gehörte und welche ihm. Auch die Arbeit wird aufgeteilt. Eigentlich wollten sie alles gemeinsam machen, aber irgendwie funktioniert das auf Nordausland nicht. Denn da gibt es doch viele Dinge zu tun, wo man auch ein bisschen stärker sein muss. Zum Beispiel die Hunde bändigen. Das waren zwei Riesenhunde und die waren ganz, ganz frech. Und die waren auch manchmal ein bisschen unverschämt oder manchmal auch fast gefährlich. Und dann musste man die also ganz kräftig mal zusammenstauchen und musste die ein bisschen erziehen. Und das ist ja recht mühsam und das konnte nur ich. Das konnte die Marie gar nicht, weil sie viel zu klein dazu war. Und ich als Mann konnte eben dort in dieser Landschaft, in dieser rauen Natur bestimmte Dinge besser als die Marie, als Frau konnte. Einfach weil ich stärker und kräftiger war. We did divide the jobs up in the end. Wir haben die Arbeiten ganz klar eingeteilt. Schließlich übernahm Hauke typische Männerarbeit und ich übernahm die Hausfrauenjobs. Das erschien uns das Natürlichste zu sein, sehr traditionell. Eigentlich bin ich überhaupt nicht gern Hausfrau. Das sind die Tätigkeiten, die ich am wenigsten mag. Sauber machen, kochen. Ich hasse einfach alles, was mit Hausarbeit zu tun hat. Aber in Kinvika hatte ich Zeit, es zu genießen. Ich hatte richtig Zeit, Abendbrot zu machen. Daher hat es mir Spaß gemacht. Besonders gerne habe ich Brot gebacken. Und es war ziemlich das Kunststück zu kochen, weil das Essen war sehr, sehr schlecht zum Schluss. Wir hatten ja kaum noch Vorräte. Und dann immer wieder etwas zu zaubern, was gut schmeckt, das war ganz schön viel Kunst. Dann gibt es so Tagebücher von den alten Trappern, die dort schon vor Hunderten von Jahren gehaust haben. Ja, was man daraus lernen kann, so ein bisschen, wie man auch tägliche Probleme bewältigt. Zum Beispiel, wie man Kartoffeln aufbewahrt. Da oben friert es ja sehr, sehr rasch. Und wenn Kartoffeln einmal frieren und dann wieder auftauen, dann werden die matschig. Und das darf nicht sein. Also muss man die Kartoffeln, so wie man dort angekommen ist, in einem Schneehaufen vergraben. Das haben wir auch gemacht. Da auch im Sommer sind da Schneehaufen. Und dann sind die immer gefroren, die Kartoffeln. Und dann muss man im Winter, wenn man Kartoffeln geht man zu dem Schneehaufen und buddelt die dort aus. Und die sind dann so hart wie Tennisbälle, diese Kartoffeln. Damit kann man richtig, wie Steine, so hart sind die. Und dann schmeißt man die in den kochende Wassertopf und dann sind die ganz, ganz schmackhaft. Das kann man alles da so lesen in den Büchern, wie die alten Trapper das früher gemacht haben. Sie teilen sich die Rollen so ein, wie Mann und Frau es vielleicht schon zur Zeit der Höhlenbewohner getan haben. Das ist praktisch so. Da denken sie gar nicht länger drüber nach. Marie hat ganz andere Sorgen. Sie muss lernen, mit den Gefahren ihres neuen Zuhauses umzugehen. The first polar bear I saw, I couldn't take its photograph. Als ich meinen ersten Eisbären sah, konnte ich noch nicht einmal ein Foto von ihm machen. Meine Hände zitterten und mein Herz schlug wie verrückt. Um ein Haar wäre es sogar zu einem tragischen Unfall gekommen. It was in the spring and one of the a young bear which Das war im Frühling. Ein junger Bär, die Jungen sind besonders gefährlich, griff unseren weißen Hund an. Aus irgendeinem Grund bellte der Hund nicht, um uns zu alarmieren. Es war reine Glückssache, dass ich in dem Moment aus dem Küchenfenster guckte und sah, dass der Bär über dem Hund stand. Wir mühten uns eine halbe Stunde lang ab, um den Bären zu verscheuchen. Da gaben wir mit dem Gewehr Warnschüsse ab. Wir wollten den Bären auf keinen Fall erschießen. Schließlich lebten wir als Gast im Bärenland. Und wenn der Bär tatsächlich den Hund tötete, um ihn zu fressen, dann ist das Naturgesetz. Diesen Preis muss man gelegentlich dafür bezahlen, dass man dort lebt. Gott sei Dank konnten wir den Hund retten. Aber der gefährlichste Moment war, als wir versuchten, den Bären zu verscheuchen. Da habe ich mit meinem Gewehr abgefeuert und ich stand viel zu nah hinter Hauke. Um ein Haar hätte ich ihm den Kopf weggeschossen. Das war furchtbar. Sein Trommelfell ist geplatzt. Das war für Hauke vielleicht der gefährlichste Moment. Ich mit dem Gewehr. Später legt Marie ihre Angst vor den Bären komplett ab. Sie traut sich ganz nah an die Bären heran. Normalerweise werden Eisbären mit besonders großen Teleobjektiven aus 400 Metern Entfernung fotografiert. Hauke und ich filmten aus 1,5 Metern Entfernung, sogar bei unfreundlichen Bären. And he was not a friendly bear. Das Zusammenleben mit Hauke Trinks in Kinvika macht Marie Spaß. Sie vermisst nichts, schon gar nicht den Fernseher. Sie hat ja Hauke TV. Ich nannte es Hauke Fernsehen. An manchen Tagen fing er nach dem Frühstück an, über ein bestimmtes Thema zu erzählen, und dann erzählte er und erzählte und erzählte. Spannende Vorträge hält der Professor aus dem Stegreif. Zum Beispiel über die Walfänger, die vor 400 Jahren aus aller Herren Länder ins raue Spitzbergen gekommen sind, um Wale zu fangen. Irgendwie ist die Kunde nach Europa gekommen, dass da ungeheuer viel Wale sind. Und dann sind jedes Jahr, so ab 1600, also vor 400 Jahren, hunderte von Walfängern Schiffe dort raufgefahren, so große Segelschiffe, und haben dort tausende von Walen und Robben und Walrosse geschlagen. Und das Fett, den Blubber, den Walblubber und die Walbarten, das sind diese Hornstrukturen, die die Wale im Maul haben. Und daraus hat man Regenschirme gemacht und die Stäbchen für die Korsetts von den Frauen. Damals war das große Mode, sich solche Korsetts zu machen. Und dazu brauchte man diese Walbarten. Und die waren sehr wertvoll. Und außerdem hat man Regenschirmgestänge draus gemacht. Und den Walblubber, den hat man gebraucht, um Waltranlampen zu betreiben. Und das war sehr wertvoll. Und darum war das wie so ein Goldgräberrausch. Und da sind also hunderte von Schiffen aus Holland, aus England, aus Frankreich, aus Deutschland, aus dem Baskenland, sind dort hoch und haben also unwahrscheinlich viele Tausende von Walen geschlachtet und dann dort gekocht, den Blubber in große Tranfässer abgefüllt. Und sind dann nach dem Sommer dann wieder nach Hause gefahren und sind ganz reich geworden. Und zwei Stunden später sagte er dann, Vortrag zu Ende. Eine Frau, ein Mann, das Eis von Spitzbergen. Und viel, viel Zeit. Maries großes Experiment nimmt eine überraschende Richtung. Sie verliebt sich in Hauke Trinks und er sich in sie. Es ist ein bisschen wie Adam und Eva im Eisparadies. Nie, nicht ein einziges Mal streiten sie miteinander. Sie genießen ihr Zusammenleben. Auch Langeweile kommt nie auf. Dazu ist man viel zu sehr damit beschäftigt, jeden einzelnen Tag zu überleben. Hauke Trinks und Marie Tiesch genießen alles, was sie erleben. Sogar die Zeit der Polarnacht. Da ist die lange, lange, monatelange Polarnacht. 4 Monate lang ist die Sonne unterm Horizont. Und die Polarnacht, die hat mir eigentlich am besten gefallen. Das ist eine wunderschöne Beleuchtung. Meistens ist dort Polarlichter. Das ist so ein wunderschöner Farbenschleier. Rot, grün, bläulich, weißlich. Die wehen dort so wie Vorhänge im Wind über den Himmel. Das sieht man so richtig bewegen. Und manchmal ist es so hell, dass man glaubt, man könnte jetzt lesen. So hell ist es dann. Und es ist einfach wunderschön. Und man fühlt sich da so toll. Man so richtig wie Gott, der da oben einem sein Feuerwerk davor macht. Aber wenn man über das Licht spricht, dann darf man nicht die Mondscheinnächte vergessen. Die Polarnacht ist ja alle 4 Wochen eben sehr, sehr stark unterbrochen durch den Vollmond. Und wenn dann der Vollmond hoch am Himmel steht, dann wandelt man in so einem silbrigen Licht über diese Täler und dann kann man auch einen Eisbär mal sehen, der da hinten also durch dieses Mondschein da so zieht und dann kommt man sich so vor wie ein Geist, der da so schwebt. Das ist wunderschön, das ist so eine atemlose Stille und dann dieses silbrige Licht, was da so über diese Hügel und über diese Schneewehen da sich da so bewegt. Also das ist einfach fantastisch. 4 Monate lang Nacht. Eisbären, die um die Hütte streifen. Sturmwind. Aber eben auch ein wunderbarer Sternenhimmel, an dem sich beide nie satt sehen können. Der Himmel ist übersät mit funkelnden Sternen. Also die Milchstraße ist ein Band, ganz hell, wunderschön. Und dann sehr, sehr viele Satelliten. Die laufen dann über den Sternenhimmel wie so... Ich habe mal so gedacht, wie so kleine Kinder auf einer Hochzeitsgesellschaft, wo so lauter ehrwürdige Gäste rumsitzen und die fangen dann an, unter den Stühlen oder zwischen den Stühlen Fangen zu spielen. So wimmelt es dort von Satelliten, die man sehen kann, denn es ist ja nah am Nordpol und viele Satellitenbahnen gehen über den Nordpol. Und da kann man manchmal 4, 5, 6, 7 Satelliten gleichzeitig sehen, die da hintereinander hereilen und manchmal hat man das Gefühl, die spielen Fangen. Und dann sitzt man und guckt nach oben und kriegt einen ganz steifen Nacken, weil man immer seinen Kopf so nach oben reckt. Ende der Polarnacht beginnt der polare Sommer. Dann scheint 4 Monate lang ununterbrochen die Sonne, 24 Stunden am Tag. Marie wird nie den Moment vergessen, als sich die Sonne nach langer Abwesenheit zum ersten Mal wieder zeigt. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Man weiß schon vorher, gleich wird die Sonne hinter dem Berg hervorkommen. Und plötzlich schießt dann dieser wunderbare orange Strahl hervor. Dann kommt ein weiterer Strahl und schließlich, nach einer halben Stunde, kommt die Sonne hinter den Bergen hoch. Richtig hell, ganz hell und orange. Das ist einfach unglaublich. Wir sind rumgesprungen und haben eine Party gefeiert und die Hunde sind rumgelaufen und hatten Spaß. Das war ein fantastischer Augenblick. Man muss sich vorstellen, nach 4 Monaten ohne Sonne ist das ein echtes Erlebnis. It's quite a special time.